Im Bezirk Nordhuanghae ließ man am 6. Oktober über 10.000 Fasane und mehr als 100 Rehkitze auf den Bergen des Bezirkes frei.